Berlin, April 1945. Als wir kamen aus dem Luftschutzkeller und es war unversehrt, das Haus, und heller als von der Früh vom Feuer gegenüber, da war es meine Schwester, die zuerst es sah. Schwester? Warum steht unsere Türe offen? Der Feuerwind hat sie von draus getroffen. Schwester? Woher kommt da im Staub die Spur? Von einem, der hinauflief, ist es nur. Schwester, was ist das für ein Sack im Eck? Besser, es ist was da als etwas weg. Ein Brotleib, Schwester, und ein ganzer Speck. Das ist nicht etwas, wovor ich erschreck. Schwester, wer war da hier? Wie soll ich's wissen? Einer, der uns vergönnt, den guten Bissen. Ich aber weiß. Oh, wir Kleingläubigen, oh Glück! Oh, Schwester, unser Bruder ist zurück! Und wir umarmten uns und waren frohgemut, denn unser Bruder war im Krieg und es ging ihm gut. Und schnitten in den Speck und aßen von dem Brot, das er gebracht für unseres Leibes Not. Du nimm dir mehr, dich schinden sie in der Fabrik. Nein, dich. Mir fällt es leichter, tiefer schneiden. Nicht ich. Wie konnte er kommen? Mit der Truppe. Wo mag er wohl jetzt sein? Wo die Schlacht ist. Oh. Wir konnten aber keinen Schlachtlärm hören. Ich hätte nicht fragen sollen. Ich wollte dich nicht verstören. Und als wir schweigend saßen, da an unser Ohr kam von jenseits der Tür ein Laut, das unser Blut gefror. Schwester, da schreit wer. Lass uns nachsehen gehen. Bleib sitzen, du! Wer sehen will, wird gesehen. So gingen wir nicht vor die Tür und sahen nicht nach den Dingen, die draus geschahen. Doch aßen wir nicht weiter und wir blickten uns nicht mehr an und standen auf und schickten zur Arbeit, uns zu gehen, so wie allmorgendlich. Und meine Schwester nahm das Essgeschirr und ich erinnerte und trug des Bruders Sack zum Spind, wo seine alten Sachen sind. Und dort, es war, als ob mein Herzschlag stock. Dort hing vom Haken sein Soldatenrock. Schwester, er ist nicht in der Schlacht. Er hat sich aus dem Staub gemacht. In dem Krieg ist er nicht mehr. Andere sind's noch, doch nicht er. Haben ihn zum Tod bestellt. Aber er hat sie geprellt. Und wir lachten, waren froh Gemut. Aus dem Krieg war unser Bruder, es ging ihm gut. Und wir standen noch, da an unser Ohr kam ein Laut, das unser Blut gefror. Schwester, wer schreit vor unserer Tür? Sie quälen wieder Leut in ihrer Willkür. Schwester, sollen wir nicht nachsehen gehen? Bleib innen, du. Wer sehen will, wird gesehen. So warteten wir eine Weile und sahen nicht nach den Dingen, die da draus geschahen. Dann mussten wir zur Arbeit gehen und da war ich es, die das vor der Türe sah. Schwester! Schwester, geh nicht hinaus. Unser Bruder ist vorm Haus. Doch trat meine Schwester aus dem Haus und einen Schrei stieß sie selber aus. Schwester, sie haben gehängt ihn. Drum hat er laut nach uns geschrien. Das Messer gib her, dass ich ihn abschneide und er hängt nicht mehr, dass ich hereintrag seinen Leib und ihn zum Leben zurückreib. Schwester, lass das Messer liegen, wirst ihn nicht mehr lebend kriegen. Wenn sie uns mit ihm stehen sehen, wird es uns wie ihm ergehen. Lass mich, bin schon nicht gegangen, wie sie ihn uns aufgehangen. Und als sie wollt vor das Haustor, eines Essmann trat hervor. Das ist der. Und wer seid ihr? Aus eurer Türe trat er mir. So rechne ich aus, dass ihr am Ende den Volksverräter draußen kennt. Lieber Herr, Mit uns geh nicht ins Gericht, denn wir kennen den Menschen nicht. Was will die mit dem Messer dann? Da sah ich meine Schwester an. Sollte sie in eigener Todespein jetzt gehen, den Bruder zu befreien? Er mochte nicht gestorben sein. Theben vor 2500 Jahren. Aber Antigone ging des Ödipus Kind mit dem Kruge Staub aufsammeln, damit Polyneikes Leib zu bedecken, den der erzürnte Tyrann vor die Vögel und Hunde geworfen. Doch sie beredete nicht zum verbotenen Gang nach des Bruders schnöde geschändeter Leiche die allzu verständige Schwester. Schwester, Ismene, Zwillingsreis aus des Ödipus Stamm. Weißt du etwas, Irrsal, traurige Arbeit, Schändliches, das der Erdevater noch nicht verhängt hat über uns, die bis hierher lebten? Nicht auf dem Markte zeigte ich mich, Antigone. Nicht ein Wort kam zu mir von Lieben mehr. Nicht ein liebliches und auch kein trauriges. Und bin nicht glücklicher und nicht betrübter. Dann hör's von mir. Und ob dir dem Herzen stockt der Schlag, ob tiefer schlägt im Unglück, das zeigt mir. Staub aufsammelnde, du färbst mir scheinbar ein rotes Wort. Hier hast du's. Unsere Brüder, beide geschleppt in des Kreon-Krieg um das Grauerz gegen das ferne Argos, beide erschlagen, sollen nicht beide mit Erde bedeckt sein. Der nämlich die Schlacht nicht gefürchtet, Eteokles soll, so heißt's, nach dem Brauch bekränzt und bestattet sein. Aber vom anderen, der gestorben ist, armselig. Von Polyneikes Leib heißt's jetzt, man habe es in der Stadt verkündet, dass ihn man berg mit Keilen grab und nicht betraure. Ihn soll man lassen unbeweint, grablos, süß mal den Vögeln. Wer aber etwas tut dabei, der soll gesteinigt werden. So also sag mir, was du tust dabei. Wie, Schwester, prüfst du mich? Ob du mir hilfest. In welcher Fährlichkeit? Ihn zu bedecken. Den, dem die Stadt entsagt hat? Den, dem sie versagt hat. Den, der im Aufruhr war? Ja, meinen Bruder und auch deinen. Schwester, man wird dich fangen, rechtlos. Aber treulos fängt man mich nicht. Dies auch denke, Weiber sind wir und dürfen so nicht gegen Männer streiten. Dieweil nicht stark genug und also hörig, hier und noch in viel härterem. Also bitte ich die drunten, die nur erdreich unterdrückt, mir zu verzeihen. Da mir Gewalt geschieht, folge ich dem Herrschenden. Vergebliches nämlich zu tun ist unweis. Nicht mehr erbitt ich's. Folg du jedwedem, der befiehlt, und tu, was er befiehlt. Ich aber folge dem Brauch und begrabe den Bruder. Sterb ich daran, was ist's? Gestillt werde ich liegen mit den Stillen. Hinter mich habe ich Heiligs gebracht. Dann ist's auch mehr Zeit, dass denen drunten als hier ich gefall. Denn drunten wohne ich für immer. Du aber lach der Schande und lebe. Antigone, Wilde, Schande zu leiden ist bitter, aber der Tränensalz ist auch bemessen. Nicht den Stürzen unversiegt bei dem Auxie. Die Schärfe des Beiles endet süß Leben, doch dem Gebliebenen öffnet sie des Schmerzes Ader. Nicht rasten darf er im Jammerschreien. Und doch, selbst schreiend, hört er über sich dann der Vögelgeschwirr. Und wieder stellen sich ihm durch Tränenschleier die alten heimischen Ulmen und Dächer vor. Ich hasse dich! Zeigst du mir schamlos die löcherige Schürze mit deines Jammers schwindendem Vorrat? Noch liegt auf nacktem Stein Fleisch von deinem Fleisch, ausgestellt den Vögeln des weiteren Himmels. Schon ist es dir gestriges! Nur mich aufzuwerfen, bin ich nicht gut genug und linkisch und fürcht für dich. Mir rate nicht. Komm aus mit deinem Leben. Lass aber mich das Mindeste tun und meines Ehren, wo mir es geschändet. Ich bin überall nicht so empfindsam, hoffe ich, dass ich nicht könnt unschönen Todes sterben. So geh mit deinem Staub. Wiss aber dies, irre sprichst du, doch lieb von Liebem. Aber vom Schlachtsieg hörend im langen Krieg um das Grauerz setzten die alten Thebes sich auf die Kränze des Sieges, die aus den glänzenden Blättern geflochtenen des giftigen Lorbeers, welcher die Sinne verwirrt und unstät machet den Schritt uns. Der großbeutige Sieg ist aber gekommen. Aber er... Er bringet es nicht. Hastete wohl her, vom Schlachtfeld Beute zu künden. Und endliche Rückkehr der Krieger. Da er zusammenberufen und verordnet hier der alten Versammlung. Und zurück aus der Schlacht, voraus dem Heere vor Argos, kam der Tyrann, fand die Alten vorm Haus im Dämmer der Frühe, und er beschrieb auf den Säbel gestützt, wie drüben in Argos Geier nun hopsten von Leiche zu Leiche. Es freute die Alten, eilig bekränzten sie Kreon mit Lorbeer. Da kam ein Bote, der Schrecken habe geschreckt nicht, bedeckt sei worden mit Staub der Zerstückte. Ihr Männer, teilt's mit allen! Argos ist nicht mehr. Abrechnung war völlige. Von 11 Stadtschaften entrannen wenige, die wenigsten. Und du siehst hin, wo einst ihre Stadt war, und du siehst Hunde, denen glänzet das Angesicht. Die edelsten Geier fliegen zu ihr, sie schreiten von Leichnam zu Leichnam, und von dem reichlich bereiteten Mahle nicht in die Höhe können sie steigen. Herr, ein schön Bild von gar Gewaltigem malst du. Und überliefert wird's der Stadt gefallen, wenn klug vermischt mit einem anderen. Wegen herauf die Gassen fahrend, voll mit eigenen. Bald, Freunde, bald. Doch zu Geschäften. Noch nicht seht ihr das Schwert mich in den Tempel hängen. Euch nämlich rief aus 2 Ursachen ich aus den Gesamten. Einmal, weil ich weiß, ihr rechnet nicht dem Kriegsgott die Räder nach am Feind zermalmenden Wagen, noch geizt ihm das Blut der Söhne im Kampfe, dass ihr mir den Blutverlust der Thebe zeitig beibringt, als übers Übliche nicht gehend. Doch auch, weil immer die allzu vergebende Thebe, gerettet wieder einmal, herbeieilt, den keuchenden Heimgekehrten den Schweiß zu trocknen, und nicht achtet besonders, ob's Schweiß ist des zornig Kämpfenden oder nur Angstschweiß, vermischt mit Staub der Flucht. Drum deckte ich, und ihr sollt's billigen, Eteokles, der für die Stadt starb, mit begrenztem Grab. Die Memme Polyneikes aber, ihm und mir, Verwandt und Freund des Argos-Volks, liegt unbegraben, so wie dieses liegt. Wie dieses war ihr Feind, war's mir und Thebe. Und darum will ich, keiner traure auch, dass unbegraben er gelassen sei, schaubar einmal, zerfleischt von Vögeln und von Hunden. Denn wenn für größer als die Vaterstadt das Leben jemand hält, der gilt mir ganz nichts. Doch wer's gut meint mit meiner Stadt, tot oder lebendig, immer sei er gleich von mir geschätzt. Ich hoff, ihr billigt das. Wir billigen's. So nehmt die Aufsicht denn in dem Besagten. Besetze du mit Jungen derlei Posten. Nicht das. Die Wach ist schon für den Entleibten draußen. Und für die Lebenden seien wir die Wach? Ja, weil's gewisse gibt, bei denen das missfällt. Hier ist kein solcher Tor, der gerne stirbt. Nicht öffentlich. Doch mancher hat auch nur den Kopf so lang geschüttelt, bis der abfiel. Und das bringt mich zu dem. Mehr leider braucht's. Gereinigt muss die Stadt sein. Herr, mein Führer, atemlos, schnellste Kunde eilig einzuhändigen. Warum so atemlos oder so zögernd, Wächter? Ich verschweige nichts. Warum sag ich nicht frei herausgesagt, was ich nicht tat? Herr, Gewaltiges trugst du deinem Wächtern auf. Jedoch Gewaltiges macht nämlich auch viel Mühe. So sage es jetzt und gehe wieder weiter. So sag ich's jetzt. Es hat den Toten im Begraben eines, das entkam. Bestreut die Haut mit Staub, dass ihn der Geier nicht erspäht. Was sagst du? Wer hat dies sich unterfangen? Ich weiß nicht. Da war kein Spatenstich und keiner Schaufelwurf. Glatt der Boden, von Rädern nicht befahren. Zeichenlos der Täter. Es war ein Grabmal nicht, nur zarter Staub, wie wenn man das Geburt gescheut und hätte nicht viel des Staubs gebracht. Und auch des Wildsfußstapfen nirgends nicht, noch eines Hundes, der gekommen und zerrissen. Wie das der erste Tagesblick uns zeigte, kam's unhold uns all an. Und mich erlas das Los, es dir zu melden, Führer. Und niemand liebt den Boden schlimmer Worte. Wiss aber, wenn du diesem Täter nicht mehr liefern kommst und einen irdischen lebend am Brett und überführt, wirst du gehängt und gehst den Strick am Hals zur Unterwelt. Herr, unser einer hat ja viel zu fürchten. Zu viele Zugänge hat für ihn der Ort, der untere, auf den du anspielst. Doch was ich mehr fürcht, ist, ich könnt was Hänfernes erhalten. Denn in hohen Händen gibt es für unser einen mehr an Hänfernem als Silbernem, wie du verstehen magst. Gibst du mir Rätsel auf, du Durchsichtiger? Der hohe Tote fand wohl hohe Freunde. Fass sie am Schienbein, wenn du höher ihnen nicht reichst. Das weiß ich, es gibt Verdrossene hier wie dort. So mancher hört da Freude schlotternd von meinem Sieg und setzt den Lorbeer zittrig vor Angst beflügelt auf. Ich find sie aus. Ein ungesunder Ort, wo Hohe sich mit Hohen in den Haaren liegen. Ich bin, glaube ich, noch da. Und es wundert mich. Wandelnd, die Köpfe gesenkt, bedachten die Alten des Menschen ungeheure Gewalt, wie er Meere dem Kiel und dem Joch den Stier und dem Zaume das Pferdegeschlecht unterworfen. Doch freilich wird er auch ungeheuer sich selbst unterwerfend den Menschen. Als nun Antigone wurde gebracht und vernommen, warum sie so das Gesetz brach, sah sie sich um und sah nach den Alten, und sie fand sie entsetzt und sagte: Halt für ein Beispiel. Die hat's getan. Die griffen wir, wie sie das Grab gemacht. Hör mich, Kreon. Wie bringst du diese her? Wo griffst du sie? Die hat das Grab gemacht. Da weißt du alles. Dein Wort ist deutlich, Wächter. Sahst du's selber? Wie sie das Grab aufwarf, wo du's verboten. Wenn einer Glück hat, ist er auch gleich deutlich. Gib den Bericht. So war die Sache. Wie ich weggegangen von dir, als du Gewaltiges gedroht und wir den Staub dem Toten abgewischt und lag schon in Verwesung, setzten wir uns auf hohen Hügel an die Luft, weil der Geruch vom Toten stark ausging. Wir machten aus, im Fall des Schlafs uns in die Rippengegend zu stoßen mit den Ellenbögen. Plötzlich rissen wir weit die Augen auf. Das kam, weil plötzlich hub vom Boden her ein warmer Wind den Nebel in einen Wirbel, der das Tal verdeckte, die Haare rings vom Wald des Tals riss, und so voll war davon der große Äther, dass wir blinzeln mussten und uns, das war's, die Augen rieben, und danach wird sie gesehen und steht und weinet auf mit scharfer Stimme, wie ein Vogel trauert, wenn er das leere Nest mit keinen Jungen sieht. So jammert sie, da sie den Toten bloß sieht und sammelt wieder Staub auf ihn, vom Eisenkrug den Toten dreimal mit Ergießungen verschüttend. Schnell liefen wir zu und fassten, die nicht betroffen schien, und klagten sie des jetzigen und schon Geschehenen an. Sie leugnet aber nichts mehr ab und ward lieblich zugleich und auch betrübt vor mir. Sagst oder leugnest du, dass du's getan hast? Ich sage, dass ich's tat und leugne es nicht. So sag mir noch, nicht lange, aber kurz. Ist dir bekannt, was ausgerufen wird in offener Stadt von gerade diesem Toten? Ich wusste das. Wie nicht? Das war ja deutlich. Du wagtest, meine Satzung so zu brechen? Weil's deine war. Von einem Sterblichen. So mag's ein Sterblicher brechen. Und ich bin nur wenig sterblicher, als du bist. Und wenn aber ich sterbe vor der Zeit, ich denke, ich tu's, sag ich, dass das sogar Gewinn ist. Wer wie ich viel lebt mit Übeln, der bekommt doch wohl im Tod ein wenig Vorteil. Ferner, wenn ich meiner Mutter totes anderes hätte grablos liegen lassen, das würde mich betrüben. Aber das betrübt mich gar nicht. Scheint's dir aber töricht, dass ich die himmlischen fürcht, die ungedeckt nicht erblicken wollen von oben den Zerteilten, und so dich nicht fürcht, mag ein Tor über mich richten jetzt. Doch auch dem stärksten Eisen bricht und vergeht das Starrige, gekocht im Ofen. Alle Tage kannst du dies sehen. Die aber findet eine Lust aus damit, dass sie die vorgeschriebenen Gesetze trüb macht. Und da ist noch die zweite Frechheit. Da sie es getan, dass dessen sie sich rühmt und lacht, dass sie es getan. Das hassig ist auf Schlimmem einer ertappt, wenn er daraus noch Schönes machen möchte. Und doch, die mich beleidigt, ob zwar blutsverwandt, will ich, weil blutsverwandt, nicht gleich verdammen. So frage ich dich, da du es gemacht hast heimlich und ist jetzt offen worden, würdest du sagen und schwere Straf so meiden, dass dir's leid tut? So sag, warum du starrig bist. Halt für ein Beispiel. Und siehst dir eins, dass ich dich in der Hand hab? Kannst du denn mehr, da du mich hast, als töten? Nicht mehr. Doch hab ich dies, so hab ich alles. Was wartest du? Von deinen Worten gefällt mir keins, wird keines mir gefallen. Und also bin ich auch dir nicht genehm, obzwar ich's andern bin, mit was ich tat. So glaubst du, andere sehen's, wie du es siehst? Man ehrt doch wohl die Menschen eines Fleisches. Und eines Bluts noch auch ist der fürs Land gestorben. Eins Blutes, Kind eins einigen Geschlechts. Und der mit sich gespart, der gilt dem anderen gleich dir? Der dir ein Knecht nicht war, ein Bruder ist er weiter. Freilich, wenn dir als eins Gottloses gilt und anderes. Ist wohl auch zweierlei fürs Land und für dich sterben. So ist kein Krieg? Doch, deiner. Nicht ums Land? Ein fremdes. Nicht genügte es dir, über die Brüder zu herrschen in eigener Stadt. Thebe, lieblich, wenn angstlos gelebt wird unter den Bäumen. Du musstest zum fernen Argos sie schleppen, über sie zu herrschen auch dort. Und machtest den einen zum Schlechter, dem friedlichen Argos, doch den Erschrockenen legst du jetzt aus, gevierteilt, zu schrecken die eigenen. Dann um Zuspruch bat sie die Alten, aber die Alten sahen auf Kreon und sie kehrten den Rücken. Ich aber rufe euch, dass ihr mir helft in Bedrängnis und helft euch auch dabei noch. Welcher nämlich die Macht sucht, trinkt vom salzigen Wasser, nicht einhalten kann er weiter, muss er es trinken. Gestern war es der Bruder, heute bin ich es. Und ich warte, welcher der beispringt. Ihr also duldet's und haltet das Maul ihm und sei's nicht vergessen. Ha, sie bringt es zu Buche. Uneins, so will sie uns haben unterm thebanischen Dach. Du, der nach Einigkeit schreist, vom Zwiste lebst du. Hier erst lebe ich vom Zwist und dann im argivischen Feld. Freilich, so ist's. Und wo's der Gewalt gegen andere braucht, gegen die eigenen braucht's der Gewalt da. Mich dünkt, mich also gönnte die Gute den Geiern. Und nichts machte es viele Theben so uneins, fremder Herrschaft ein Mal zu? Immer droht ihr Herrschenden, doch die Stadt wird uns fallen. Hinfallen wird sie uneins, einmal den anderen und Fremden. Und wir beugen die Nacken und schleppen euch Opfer und hinfällt, also geschwächt, einmal den Fremden die Stadt uns. Sagst du mir, ich würfe die Stadt den Fremden zum Mal vor? Selber wirft sie sich vor ihnen, den Nacken dir beugend. Denn es sieht der Mensch, den Nacken gebeugt, nicht, was auf ihn zukommt. Nur die Erde sieht er. Und ach, sie wird den bekommen. Schmäh nur die Erde, Verworfene. Schmäh nur die Heimat. Falsch ist's. Erde ist Mühsal. Heimat ist nicht nur Erde, noch Haus nur. Nicht, wo einer Schweiß vergoss. Nicht das Haus, das hilflos dem Feuer entgegensieht. Nicht, wo er den Nacken gebeugt. Nicht das heißt er Heimat. Dich aber heißt die Heimat nicht mehr die ihre, sondern verworfen bist du wie beißender Dreck, der besudelt. Wer verwirft mich da? Weniger sind es geworden in der Stadt, seit du herrschst. Und werden noch weniger werden. Warum kommst du allein? Du bist mit vielen gegangen. Was vermisst du dich? Wo sind die Jungen, die Männer? Kommen sie nicht mehr? Wie sie doch lüget! Jedermann weiß nur, das Schlachtfeld ganz zu säubern. Von letzten Äxten sind sie mir aus noch. Und ihr die letzte Missetat noch zu verüben und eine Furcht zu sein, bis ihre Väter sie nicht mehr erkennen, wenn sie am Ende wie reißende Tiere endlich erlegt sind. Sie schändet die Toten! Dummer Mensch! Mir ist nicht zum Recht haben zumute. Unglücklich ist sie. Unglücklich. Zähle ihr nicht das Wort nach. Aber du vergiss nicht, rasende über eigener Trauer, Thebes herrlichen Schlachtsieg. Aber die will ja nicht, dass Thebes Volk sitzt in Argos Häusern. Lieber sehe sie Thebe zerschlagen. Besser zwischen den Trümmern der eigenen Stadt säßen wir doch, und sicherer auch, als mit dir in den Häusern des Feinds. Jetzt hat sie's gesagt. Und ihr hörtet's. Jedwede Satzung bricht sie, die Maßlose, wie der Gast, der nicht mehr verbleibend lang noch jemals zurückgewünscht, frech sein Bündel machend, die Lagergurte durchschneidet. Aber genommen habe ich nur meins und musst es mir stehlen. Immer nur die Nase neben dir siehst du, aber die Staatsordnung, die göttliche, siehst du nicht. Göttlich mag sie wohl sein, aber ich wollte doch lieber sie menschlich, Kreon, Sohn des Menökeus. Geh jetzt! Uns warst du Feind und bleibst auch unten Vergessene, wie der Zerstückte es war. Der wird gemieden auch unten. Wer weiß, da kann doch drunter ein anderer Brauch sein. Nie wird ein Feind, auch wenn er tot ist, Freund. Aber gewiss, zum Hasse nicht, zur Liebe leb ich. So geh hinunter, wenn du lieben willst, und liebe dort. Mir leben solche hier wie du nicht lang. Aber jetzt kommt aus dem Tor Ismene, die Liebliche, die für Frieden. Aber die Zähre wäscht das vom Schmerze durchgeblutet Gesicht. Ja, du, die du drin hockst daheim. Zwei Gräuel zog ich mir auf, schwesterlich Schlangengezücht. Komm, sag's uns gleich, mitgemacht hast du am Grabe. Oder hast es mit der Unschuld? Ich bin die Täterin, stimmt mir die Schwester zu. Ich nahm auch teil und nehm die Schuld auf mich. Das wird die Schwester aber nicht erlauben. Sie wollte nicht, ich nahm sie nicht dazu mit. Handelt's euch aus, in Kleinem will ich da nicht klein sein. Ich schäme mich an der Schwester Unglück nicht und bitt sie jetzt, sie nehm ich als Gefährtin. Die mit den Worten liebt, die mag ich nicht. Schwester, sich aufzuwerfen ist nicht jedes gut genug. Zu sterben aber trifft vielleicht so eine auch. Stirb du nicht allgemein. Was dich nicht angeht, das mache dein nicht. Mein Tod wird genug sein. Die Schwester ist zu streng. Ich liebe dich, hab ich, denn ist sie weg, noch was zu lieben? Den Kreon! Liebe den, dem bleib! Und ich verlass euch. Vielleicht macht es der Schwester Lust, mich zu verspotten. Vielleicht macht's Kummer auch. Und ich begehr mein Schmerzglas voll. Doch was ich sprach zu dir, ist auch dabei noch. Das war auch schon. Doch so hab ich entschieden. Weil ich gefehlt an dir, fehl ich dir nicht. Ist so. Sei guten Muts und leb. Mir ist die Seele gestorben. So mag ich nur noch den Verstorbenen dienen, Schwester. Von diesen Weibern, sage ich euch, wird eben da närrisch die ein und lang schon ist sie andere. Ich kann nicht leben ohne diese. Die Rede ist nicht von dieser. Die ist nimmer. Du tötest aber deines Sohnes Braut auch. Es gibt mehr als einen Acker, wo man pflügen kann. Zum Tode mach dich fertig. Dass du aber weißt, wann's sein wird, wenn zum Bacchus reigen Thebe die Trunkene mir zum Tanz tritt. Schaff die Weiber fort. Und es trat zu ihnen des Herrschers jünger geborener Hämon, Antigones Freier, der Führer der heimischen Speere, meldend ein Murren der Stadt ob des Loses des Ödipuskindes. Zögernd bedeutete da der Vater verborgene Sorg ihm, Härte heischend und manche Gewalt, doch der Sohn, er begriff nicht. Buhlend um den Verstockten, der horchenden Alten nicht achtend, bittet der Vater den Sohn, zu vergessen, die das Gesetz brach. Da nun aber der Sohn nicht wich, verhöhnte ihn Kreon, wippend die stroherne Mähne der Maske dem Sohn in das Antlitz. Und es verließ ihn der Sohn. Die Alten sahen es mit Unmut. Sohn, ein Geschwätz war da, du kämst der jungen Frau zu lieb vor mich. Nicht als zum Herrscher, eher zum Vater. Und wär dem so, kämst du vergebens ganz. Heimkehrend aus der Schlacht, die günstig ging, durch vieler Blutige hingab, traf einzig sie, ich unbotmäßig, unserem Haus den Sieg missgönnend an. Beschäftigt nur mit eigener Sach und übler auch. Gleichwohl in dieser Sach komm ich. Und wünschend dem Vater möchte die vertraute Stimme übel nicht lauten, des, den er gezeugt. Wenn sie dem Herrscher zuträgt, das üble Gerücht. Wenn einer freilich freche Kinder zeugte, von dem könnte nur gesagt sein, dass er Mühe sich und viel Gelächter seiner Feinde zeugte. Saures ätzt Gaumen, und drum wird's geboten. Von vielem Verwalter bist du. Wenn etwa du liebst, Gerüchte lieblich immer zu hören, nicht Mühe zu sehr dich mit Aufwand. Löse gleich wie ein nicht mehr steuernder Mann das Segel und treibe. Furchtbar ist dein Name dem Volke. So, auch wenn Großes aufflammt, Kleines würde dir zugetragen, doch höchstens. Wisse, die Stadt ist voll von innerer Unlust. Und wisse du, verdirbt das Eingeborene, dann näher ich meinen Feind. Doch wenn da Lücken sind und auch die Herrschaft uneins erscheint und schwankt und unbestimmt wird, dann findet sich der Kiesel zum Geröll und drückt sich an das Haus, das selbst sich aufgab. Sprich, doch ich höre den, den ich erzeugt und den ich der Speere stürmen vorgestellt, den Sohn. Zwischen allem ist Wahrheit. Heißt es nicht, am lügenlosen Amboss stehle die Zunge? Die vom unbarmherzigen Hunde nicht wollte fressen lassen, den Bruder, die Stadt ist mit ihr in diesem. Gleichwohl verwerfend des Toten Untat. Uns ist nicht genug. Ich nenne das Schlaffheit. Nicht das, was faul ich abhau, ist genug. Es muss am Markt sein, so dem andern Faulen recht unvergesslich, dass ich faules abhau. Doch frisst viel Kraft auf grausam Strafen denken. Den Pflug zu Boden drücken, dass er pflügt, braucht Kraft. Doch milde Ordnung, spielend schafft sie viel. Der Ordnungen sind viel. Doch wer ordnet? Wär ich auch nicht dein Sohn, ich sagte du. Doch wer mir's auferlegt, müsst ich's auf meine Weise tun. Auf deine Weise, doch sei's die richtige Weise. Nicht wissend, was ich weiß, könntest du's nicht wissen. Bist du mir Freund? Wie ich auch handeln mag? Ich wollte, du handeltest, dass ich dir Freund sei. Doch sagt es nicht, du habest recht, kein anderer. Denn wer allein hält von sich selbst, er habe Gedanken nicht und Sprach und Seele wie ein anderer. Wenn aufgeschlossen wird ein solcher Mensch, erschien er leer. An eine Mama aber, wenn irgendwo ein Weiser ist, ist's keine Schande, viel lernen und nichts gar zu weit betreiben. Wisst, dass die Stadt von Zweifel Stachel, was ihr der Frieden droht im Kriege, schon verrückt ist? Da ist kein Krieg mehr. Dank für die Belehrung. Dann auch, dass du die Siegesfeier rüsten vorhabst, mit allem blutig aufzuräumen im Haus, die je dich ärgerten, war der Verdacht mir häufig anvertraut. Von wem? Hier leg Verdienst für dich. Weit mehr, als wenn du nur ihr Mund sein willst, die mir da so verdächtig von Verdacht her schwatzen. Vergiss sie. Da ich so alt bin, fällt's mit Vergessen bei mir schwer. Doch du könntest du nicht, wenn ich dich bet, vergessen, die, um die du dich so aussetzt, dass alle, die mir übel wollen, raunen. Der scheint's ist von dem Weib ein Waffenbruder. Ich bin's dem recht, wo sich's auch weiß. Und wo's ein Loch hat. Auch beleidigt schweigt nicht mehr meine Sorg für dich. Noch blieb dein Bett dir leer. Das nennt dich dumm, kämst dich vom Vater. Das nennt dich frech, kämst nicht von Weibesknecht. Der Weibes lieber als dein Knecht sein will. Jetzt ist's heraus und kann nicht mehr zurückgehen. Und soll auch nicht. Du möchtest alles sagen und höre nichts. Weg schafft die Brut und gleich. Und ich schaff mich weg. Dass du keinen sehen musst, der aufrecht geht und zitterst. Herr, der im Zorn da wegging, ist ein Jüngstgeborener. Doch rettet er vom Tode nicht die Weiber. So denkst du beide also nun zu töten? Nein, die sich fernhielt nicht. Da hast du recht. Und denkst du über jene nach? Wie willst du töten? Sie führen aus der Stadt, wo jetzt des Bacchus Reigen die Sohlen da meinen hebt. Aber die Schuldige sei verwahrt, wo einsam der Menschenspur ist. Lebend im Felsgrund, mit Hirse und Wein nur, wie es den Toten gebührt, als wer sie bestattet selbst. So verfüge ich's, dass nicht die Stadt zu Schanden mir werde vollends. Und Musik von der Stadt her hören erschüttert die Alten. Es formen sich bachische Reigen. Dies ist die Stunde nun auch, da das Ödipuskind in der Kammer fernher Bacchus hört und zum letzten Weg sich bereit macht. Denn jetzt ruft er die Seinen und stets nach Freude doch dürstend gibt dem friedlichen Gott die Stadt die freudige Antwort. Groß nämlich ist Sieg und unwiderstehlich ist Bacchus. Als Antigone nun aus Kreons Hause geholt ward, brach die Beherzte zuerst den freundlichen Mägden zusammen. Wie ein Wolkengebirg nun aber steht es vor mir, dass es die Stunde ist, da das Ödipuskind in der Kammer fernher Bacchus hört und zum letzten Weg sich bereit macht. Denn jetzt ruft er die Seinen. Und immer nach Freude doch dürstend gibt ihm unsere Stadt verhärmt die freudige Antwort. Groß nämlich ist Sieg und unwiderstehlich ist Bacchus, wenn er der Sorgenden naht und reicht ihr den Trank des Vergessens. Fort, an dem sie genäht, das Trauergewand für die Söhne wirft sie und hastet zur Orgie des Bacchus, suchend Erschöpfung. Geisterlust im Fleisch, dennoch Sieger immer im Streit. Die Blutsverwandt selbst wirft er untereinander, der mächtig Bittende. Nie zu Schanden wird er. Es ist, wer's an sich hat, nicht bei sich. Ergriffen rast er. Und regt sich unter dem Joch und macht dem frischen Nacken. Fürchtend nicht den Odem, das Salzgrub, noch das dünnwandige Schiff auf den schwarzen Gewässern. Andere Häute mischt er und wirft alle. alle zusammen. Aber verwüstet nicht das Erdreich mit der Gewalt der Hände, sondern friedlich ist er vom Anbeginn dem Werden großer Verständigungen gesellet. Und kriegerisch nämlich spielt da die göttliche Schönheit mit. Bürger der Vaterstadt, seht mich gehen den letzten Weg und das letzte Licht anschauen der Sonne. Und nie das wieder. Denn der alle bettet einst, der Todesgott, Lebendige führt er mich zu des Acheron-Ufer. Und wird mir keine Hochzeit, kein bräutlich Lied feiert mich. Braut des Acheron bin ich. Aber bekannt gehst, geleitet mit Lob du hin in diese der Totenkammer. Siechtum raffte dich nicht, des Eisens Handlohn das Eisen empfingst du nicht, sondern dein eigen Leben lebend gehst du lebendig hinab in die Totenwelt. Weh mir, sie spotten meiner, die noch nicht untergegangen, die noch am Tag ist. Stadt. Und o meiner Stadt, ihr vielbegüterten Männer, doch müsst ihr mir bezeugen dereinst, wie unbeweint von Lieben und nach was für Gesetzen in die gegrabene Gruft ich ins unerhörte Grab muss. Ich, den Sterblichen nicht und nicht den Schatten gesellt, dem Leben, dem Tod nicht. Macht, wo es die gilt, die weichet nicht. Die hat verderbt das zornige Selbsterkennen. O, mein Vater! O, unglückliche Mutter, von denen einmal ich Trübsinnige kam, zu denen im Fluche mannlos zu wohnen ich komme. O, mein Bruder, süß zu leben, gefallen. Mich auch, die nur noch da war, ziehst mit du hinab. Aber der Leib auch Danaes musste statt des himmlischen Lichts in Geduld das eiserne Gitter haben. Im Dunkeln lag sie. Und doch war sie aus großem Geschlecht, Kind, und zählte dem Schöpfer der Zeit dann die Stundenschläge, die goldenen. Und schon gebt ihr seufzend mich auf. Nach oben blickt ihr ins Bläulichte, nimmer ins Aug mir. Und doch hab ich nur heiligs heilig betrieben. Aber des Geschicks ist furchtbar die Kraft. Nicht Reichtum, der Schlachtgeist nicht, kein Turm entrinnt ihm. Nicht! Ich bitt euch, sprecht vom Geschick. Das weiß ich. Von dem sprecht, der mich hinmacht. Schuldlos. Dem knüpft ein Geschick. Denkt nämlich nicht, ihr seid verschont, ihr Unglückseligen. Andere Körper, zerstückte, werden euch liegen, unbestattet, zu Hauf um den Unbestatteten. Ihr, die dem Kreon den Krieg über unheimische Marken schlepptet, so viele Schlachten auch dem glücken, die letzte will euch verschlingen. Ihr, die Beute rieft, nicht volle Wagen werdet ihr kommen sehen, sondern leere. Euch beweine ich, Lebende, was ihr sehen werdet, wenn mein Auge schon voll des Staubs ist. Liebliche Thebe, Vaterstadt, und ihr, dirzeische Quellen um Thebe rings, wo die Wagen hochziehen, o ihr Haine, wie schnürt's mir den Hals zu, was dir geschehen soll. Aus dir sind kommen die Unmenschlichen, da musst du zu Staub werden. Sagt, wer nach Antigone fragt, sie sahen ins Grab wir fliehen. Doch noch kann die Warnerin nicht zur Grube gelangt sein, als in der feiernden Stadt ein finsteres Wissen sich einstellt. Denn vom Gerücht ereilt, vom Zwist im Hause des Herrschers, kommt der Seher, der Blinde. Und spottend springt ein Vermummter um ihn her und schüttelt die strohene Mähne der Maske raschelnd ihm über dem Kopf und verfolgt ihn über den Platz hin. Kreon ist es, betrunken vom Sieg. Stumm sehen's die Alten. Immer gemach, Kind, geh du stetig, unerschüttert vom Reigen. Du führst, Der Führende folge dem Bacchus nicht. Unvermeidliches stürzt dem, der zu hoch vom Boden die Sohle hebt. Auch an den Säulen des Siegs stoße nicht an. Sieg schreien sie in der Stadt, und die Stadt ist voll Narren. Und es folgt der Blinde dem Sehenden, aber dem Blinden folgt ein Blinderer. Was ist das, was du murmelst, mürrischer, da vom Krieg? Was ist das, weil du tanzest, närrischer, vor dem Sieg? Störrischer Greis, Seher dessen, was nicht ist. Aber rings errichtete Säulen ragende siehst du nicht. Seh ich nicht. Und unverstellt bleibt der Verstand mir. Und drum komm ich, ihr lieben Freunde. Denn auch des Lorbeersblätter, die Fetten, weiß ich ja selten, ehe sie mir dürre geworden rascheln. Oder ich beiße sie an und schmecke Bitteres darin und weiß, es ist Lorbeer. Feste hast du nicht gern. Sogleich dann sprichst du mit furchtbarerem Mund uns. Furchtbares sah ich. Hört, was die Vorenschau der Thebe ausmacht, die so trunken vom frühen Sieg ist und vom dröhnenden Geruf des Bacchusreigens taub. Auf altem Stuhl saß ich, wo vor mir ein Hafen aller Vögel. Da hörte ich in den Lüften nässig Regen, mörderisch, und war ein Wüten, sich mit Klauen zerren im schlachtenden Geflügel. Fürchtend prüfte ich die schnell entzündeten Altäre. Und an keiner Stelle fand ich gutes Feuer an. Nur Rauch wälzte sich tranig auf, und des Opferviehs Schenkel sahen offen aus dem Fett, das sie bedeckte. Dies wäre der zeichenlosen Orgien tödliche Erklärung. Du, Kreon, bist's, durch den die Stadt erkrankte. Denn die Altäre sind und Feuerstellen weit von Hund und Vogel, die sich sättigten vom unschicklich gefallenen Sohn des Ödipus. Drum nicht mehr rauscht der Vögel wohlbedeutendes Geschrei her, denn es hat von totem Menschen das Fett gegessen. Aber den Göttlichen schmeckt solcher Rauch nicht. Drum weich du dem Toten und verfolge nicht den, der dahin ist. Deine Vögel, Alter, fliegen dir schön. Ich weiß das. Flogen sie doch auch für mich. Nicht eben ungeschult bin ich im Handel und der Seherkunst, da ich nicht geizig bin. So steckt die Elektrum ein von Sardes und von Indien Gold. Doch wiss, ich lass die Memme nicht begraben. Und fürchte Erkrankungen des Himmels nicht. Kein Mensch regt Götter an, das weiß ich. Es fallen aber, alter Mann, von Sterblichen auch sehr gewaltige, sehr wüsten Fall, wenn solche Worte sie, die wüst sind, schön aussprechen. Vorteils wegen. Ich bin zu alt, als dass ich um ein kleines Zeitlein mich hinstelle. Keiner ist so alt, als dass er nicht gern älter wird. Ich weiß, doch weiß ich mehr noch. Sag's auf jede Art! Nur lass das feilschen. Die Seherzunft liebt nämlich all das Silber. Tyrannen bieten's, hört ich. Und wenn eines blind ist, dann beißt man in die Münze und man weiß, es ist Silber. Und ich wollt, du bötst mir keines. Denn keiner weiß im Krieg, was er behält. Sei's Silber, sei's Söhne, sei's die Macht. Der Krieg ist aus. Ist er's? Ich fragt dich was. Da ich, wie du mir sagst, nichts weiß, muss unser einer fragen. Da ich ins Zukünftige, wie du mir sagst, nicht schauen kann, muss ich ins Jetzige und Vergangene sehen und bleib in meiner Kunst so und ein Seher. Zwar, ich sehe nur, was ein Kind sieht, dass den Siegessäulen das Erz recht dünn ist, sage ich, weil man noch viel Speere macht. Dass man fürs Heer jetzt Felle näht, sag ich, als käme ein Herbst, und dass man Fische dörrt, als gäb's ein Winterlager, und Wächter gibt es Haufen, ob sie viel, ob wenig sie bewachen, niemand weiß es. Aber großes Zerwürfnis gibt's in deinem Haus, und kein Vergessen nach glücklichem Geschäfte üblich. Und es heißt, dass Hämon ging, dein Sohn, von dir verstört, weil du Antigone, ihm anverlobt, in einen Felsgrund warfst. So weiß ich grausam dich in Grausamkeit verstrickt. Und Da ich nicht von Silber dumm bin, frage ich die zweite Frage. Warum du grausam bist, Creon, Mene Calson? Ich mach dir's leichter. Ist's, weil es dir für deinen Krieg an Erz fehlt? Was ist's, das du gemacht hast? Töricht oder Übles, dass du jetzt Übles machen musst und törichts weiter? Du doppelzüngiger Schurk. Halbzüngiger wäre schlimmer. Doch habe ich meine Doppelantwort. Sie heißt keine. Und ich verknüpfe nichts mit nichts und sag, Krieg geht aus sich heraus und bricht das Bein. Raub kommt von Raub und Härte braucht Härte. Und mehr braucht mehr und wird am End zu nichts. Und habe ich so zurückgeschaut und um mich schaut ihr voraus und schaudert. Führ mich fort, Kind. Und es erhob sich der Seher und ging. Und dumpfiges Murmelnd schickte zu gehen der Tyrann sich. Staunend sahen es die Alten. Furcht beredete Furcht. Sie wagten's und fragten die Frage, wie nun, Kreon, stehet der Krieg? Da sagte er, nicht gut. Herr, und wäre mein Haar eben noch schwarz gewesen, es wäre jetzt doch weiß. Der zornige Mann, Schlimmes hat er gesagt. Schlimmeres nicht gesagt. Und so sag ich, warum was nicht gesagt ist, erörtern. Kreon. Sohn des Menökos, wann kehren die Jungen zurück zur männerleeren Stadt? Und wie fähret dein Krieg, Kreon, Sohn des Menökos? Da nun jener Übelwollend dein Auge auf dieses gelenkt hat, sag ich's, den uns das tückische Argos gemacht hat, der Krieg. Am Ende ist er noch nicht. Und fähret nicht zu gut. Als ich den Frieden befahl, fehlte ein kleines nur. Und dies durch Polyneikes Verrat. Aber gezüchtigt liegt der und die ihn beweint. Und nicht am Ende ist auch dieses. Denn abwandte sich von dir, der die Stürme der Speere hier dir führt, der jünger Geborene, Hämon, der Sohn. Und auch nicht begehre ich ihn irgendmehr. Mir aus den Augen und euch soll er, der mich verließ, ob kleinlicher Sorg für sein Bette. Denn noch kämpft mir Megareus, der Sohn, werfend in unaufhörlichen Schwüngen auf der Argiva wankendes Mauerwerk, Thebes, erzgewappnete Jugend. Die nicht unerschöpfliche. Kreon, Sohn des Menökos, immer folgten wir dir. Und Ordnung war in der Stadt. Und hielst uns vom Halse unsere Feinde all hier, unterm thebanischen Dach, räuberisch Volk, das nichts hat und gut im Kriege versorgt ist. Jetzt schreien sie wieder und haben misslichen Stoff auch. Hast du denn etwa allzu Gewaltiges anbegonnen, Sohn des Menökos? Da ich auf Argos zog, wer hat mich geschickt? Das Erz im Speer ging Erz zu holen im Berg auf euer Geheiß, denn Argos reich ist sein Erz. Und so an Speeren reich, wie es scheint. Manches Üble hörten wir da und verwarfen's dir vertrauend mit den Berichtern und stopften das Ohr zu, fürchtend die Furcht. Und schlossen das Auge, wenn enger du den Zügel zogst. Nur einen Zug noch am Zügel und eine Schlacht noch, sagtest du, braucht's. Doch jetzt fängst du schon an, mit unseresgleichen zu handeln als mit dem Feind. Und grausam führst du den Doppelkrieg. Den euren. Den deinen. Hab ich erst Argos, ist es wohl wieder der eure gewesen. Genug das. So also hat sie die Aufsässige euch verstört und die auf sie hörten. Freilich hatte die Schwester ein Recht, den Bruder zu bergen. Freilich hatte der Feldherr ein Recht, den Verräter zu züchtigen. Nackicht geltend gemacht, stürzt uns Recht und Recht in den Abgrund. Krieg schafft neues Recht. Und lebt von dem Alten. Und es frisst sich selber der Krieg, dem, was er da braucht, nicht gegeben. Undankbare, Fresser der Fleische, aber des Kochs blutige Schürze gefällt nicht. Sandelholz gab ich euch für die Häuser, in die nicht Lärm von Schwertern dringt. Wuchs aber in Argos. Und noch keiner hat mir die Erzplatt zurückgeschickt, die ich aus Argos geholt. Doch drüber gebückt, schwatzt ihr über Gemetzel dort und beklagt meine Rauheit. Größere Entrüstung bin ich gewöhnt, wenn die Beute nicht einläuft. Und ein Bote erschien. Herr, steif das Genick, denn der Feind ist im Anmarsch. Keuchend malt er die Schlacht. Herr, steife dein Genick. Ein Abgesandter des Unglücks bin ich. Halt die hastige Feier des allzu früh geglaubten Siegs. In neuer Schlacht geschlagen ist dein Heer vor Argos. Auf der Flucht! Dein Sohn Megaros ist nicht mehr. Zerstückt liegt er auf Argos hartem Boden. Als du des Polyneikes Flucht geahndet und die vielen, die das im Heer verübelten, gefasst und öffentlich gehängt und selber zurückgeeilt nach Theben warst, trieb gleich dein Erstgeborener uns aufs Neue vorwärts. Die Stürme von dem Blutbad in den eigenen Reihen noch nicht ausgeschlafen, hoben müd nur die Beile, nass noch von thebanischem Blut wieder das Argosvolk. Und allzu viele Gesichter rückgewandt nach dem Megaros, der, um ihnen fürchterlicher als der Feind zu sein, vielleicht sie mit so rauer Stimme antrieb. Jedoch, das Schlachtenglück schien mit uns erst. Der Kampf erzeugt ja seine eigene Kampflust, und Blut riecht gleich, ob eigenes oder anderes, und es berauscht. Was Tapferkeit nicht kann, kann Furcht. Doch das Gelände und Ausrüstung und Nahrung spielen auch mit. Und Herr, das Argos-Volk fort, abgefeimt. Die Weiber fochten und die Kinder fochten. Esskessel lang schon ohne Essbares, von ausgebrannten Fürsten wurden sie mit kochendem Wasser auf uns gestürzt. Selbst heilgebliebene Häuser in unserem Rücken angefeuert, so als dächte keiner mehr jemals wo zu hausen, denn zu Schanzzeug und Waffe wurde Hausgerät und Wohnung. Doch immer trieb dein Sohn uns vor und trieb uns tiefer in die Stadt, die sich verheert, jetzt in ein Grab verwandelte. Die Trümmerstätten begannen uns zu trennen voneinander. Rauch von all den eingenommenen Vierteln, Feuermeeren, verhüllte uns die Aussicht. Feuer fliehend und Feinde suchend, stießen wir auf eigene. Und keiner weiß, von welcher Hand dein Sohn fiel. Die Blüte Thebes. Alles ist verschwunden. Und nicht mehr lang kann Thebe selber stehen. Denn herauf kommt nun das Argos-Volk mit Mann und Wagen auf allen Straßen. Und ich, der es gesehen, ist froh, dass er schon hin ist. Megaros. Sohn. Versäum nicht Zeit mit Klage. Sammle die Stürme. Sammle das Nichts. Im Sieb. Jetzt magst du des anderen Sohns dich erinnern. Hole den Jüngeren. Ja, Hämon. Letzter, ja, mein Jüngstgeborener, komm jetzt zu Hilfe im großen Verfalle. Vergiss, was ich gesagt. Denn da ich mächtig war, war ich nicht meiner Sinne mächtig. Zum Felsgrund eile, löse die Grabschütterin schnell. Antigone, löse! Wenn ich die ausgrab, steht ihr zu mir dann. Ihr habt alles geduldet, wo ihr es nicht fordertet. Das verwickelt euch. Ach. Die Eisen hauten in das eigene. Doch den Arm frisst dennoch die Erschöpfung. Ach, Gewalttat braucht ein Wunder. Und die Milde braucht ein wenig Weisheit. Also jetzt, der vielgeschlagene Feind über unseren Palästen, steht er und weist voll blutiger Speere rings das siebentorige Maul. Und davon geht er nicht, ehe von unserem Blut er die Backen gefüllt. Dort aber naht der Mägde eine, teilend der fliehenden Gewühl, mit Botschaft. Sicher von Hämon, welchen der Vater vor die rettenden Stürme gestellt hat. Oh, viel verbraucht. Oh, letztes Schwert zerbrochen. Hämon ist hin, von eigenen Händen blutend. Ich war ein Augenzeuge. Was bevor geschehen, habe ich von Knechten gehend mit dem Herrn zum hohen Felde, wo vom Hund zerfleischt der arme Leichnam lag des Polyneikes. Sie wuschen schweigend ihn und legten ihn in frische Zweige, so viel übrig war, und einen kleinen Hügel sorgsam erbauten sie von heimatlicher Erde. Vorausgeeilt den anderen nahte sich der Herr dem Grab im Felsgrund, wo wir Mägde standen. Es hörte aber einer eine Stimme und laute Klagerufen in der Kammer und lief dem Herrn entgegen, ihm's zu sagen. Der eilte sie, und wie er ging, umgab ihm merkbarer die dunkle, mühselige Stimme. Dann schrie er auf, nah dran und ärmlich klagend sah er den Riegel an, der aus der Mauer gerissen war. Und sagte schwierig, doch als glaubte er sich selbst, das ist nicht Hämons, das Kindes Stimme. Des geängstigten Herrn Wort nachforschten wir. Darauf zuhinterst in den Gräbern sehen wir am Nacken hängen sie. Antigone. Aus Linnen eine Schlinge um den Hals. Und ihn dahingestreckt zu ihren hohen Füßen, jammernd ums Brautbett und den Abgrund drunten und um des Vaters Werk, der, wie er sieht, geht hinein zu ihm und spricht ihn an, oh, komm heraus, mein Kind, fußfällig, bitte ich. Kalt blickend, nichts entgegensagend, starrt entgegen ihm der Sohn, und zieht das Schwert, zweischneidig, gegen ihn erst. Und da der Vater aufgeschreckt zur Flucht sich wandte, fehlte er. Weiter nichts sagend, stößt er sich stehend langsam die Spitze des Schwerts in seine eigene Seite. Wortlos fällt er. Das Tote liegt beim Toten. Bräutliche Erfüllung trifft es schüchtern in den Häusern der unteren Welt. Dort kommt der Herr jetzt selbst. Seht, was ich da hab. Es ist der Rock. Ich hab geglaubt, es könnte ein Schwert sein, was ich holen ging. Früh ist's mir verstorben, das Kind. Noch eine Schlacht und Argos läg am Boden, aber was da aufkam an Mut und Äußerstem, das ging nur gegen mich. So fällt jetzt Thebe. Und fallen soll es, soll's mit mir. Und es soll aus sein und für die Geier da. So will ich's dann. Und wandte sich um und ging, in Händen nicht mehr als ein blutbefleckt Tuch von des Labdakus ganzem Haus, in die stürzende Stadt hin. Wir aber folgen auch jetzt ihm all und nach unten ist's. Abgehauen wird, dass sie nicht Zuschlag mehr uns die zwingbare Hand. Aber die alles sah, konnte nur noch helfen dem Feind, der jetzt kommt und uns austilgt gleich, denn kurz ist die Zeit. Allumher ist Verhängnis. Und nimmer genügt sie hinzuleben, undenkend und leicht, von Duldung zu Frevel und weise zu werden im Alter. Berlin, April 1945. Und als wir kamen aus dem Luftschutzkeller, und es war unversehrt, das Haus, und heller als von der Früh vom Feuer gegenüber, da war es meine Schwester, die zuerst es sah.